Dein wöchentlicher Stromstoß creept wie gewohnt per Flüsterstimme ins Ohr. Herzlich willkommen zur 24. Episode von Ampere hier auf SRF Virus. Das mal mit einem guten Augenzwinkern ans gestrige Grossereignis auf deinem Lieblingsportal. Am Donnerstag, 30. Januar 2020, ist es hier im Virus HQ heiss zu und her gegangen. Anlässlich der Bounce-Cypher hat sich das Who's Who von der Schweizer Rap-Szene mit Firebars in the Booth eingefunden. Ein guter Grund also für einen Nod an die Kollegen vom Hip-Hop-Format. In dieser Episode gibt es Zukunftsmusik für Vollberuf-Kopfnicker, Lounge-Reservationen im Warehouse oder Freestyle-Sessions zu unkonventionellen. Ich bin erst letzte Woche von einem guten Monatstrip durch Südostasien zurückgekommen, wo ich trotz Temperaturen extraordinär wieder ice-cold Beats für Gemütszustände aller Art gefunden habe. Wie immer findest du all das Material in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Wir steppen aber jetzt zuerst mal in die 24. Folge von Ampere mit mir, Benny, hier auf SRF Virus. Nicht losgelassen, das ist das norwegische Trio Sassy 009 mit dem Tune Maybe in the Summer gewesen. Eine futuristisch untergehielte Nummer mit gutem Vorwärtsdrall, wo Synthpop mit einem vorgestern zeitlosen Elektro-Vibe mischt. Wir machen weiter mit ordentlicher Geschwindigkeit fürs Gunfinger Workout. Sarah Farina ist eine wahre Institution in der Allman Bass Bubble. Neben Killer Remixes glänzt sie besonders durch ihre langjährige und äußerst kredibile Arbeit als Veranstalterin und DJ. Hier remixt sie gerade den Tune Wealth vom Mode Selector. Bye. Kompromisslosigkeit deutet Steel Drums bereits an, dass wir für die nächsten Tunes einen kleinen Gang zurückschalten. Hier gerade mit dem Tune Wavy vom Grime-Produzent Terror Danger. Der Rodney Price ist ein Wegweiser dafür, wie sich Grime heutzutage abseits von messerschwingenden Drillsoldaten und dem Stormzy so anhört. Letztes Jahr hat er einen gewaltigen Schicksalsschlag erlitten und eine längere Zeit im Koma verbracht. Grime, das frühere englische Pendant zu Hip-Hop aus den Staaten, hat immer schon einen starken Hang zur Elektronika gehabt und bietet mit unzähligen, hochkarätigen Producern und Artists für so ziemlich jeden Vibe den passenden Soundtrack. Konventionelle Sprechakrobaten und Produzentinnen verfügt Alpenation auch über eine Vielzahl an Musikschaffenden, die die lokale Schnittmenge aus Hip-Hop, Bass und Elektronika mit interessanten Zukunftsvisionen mitbestimmen. Ganz vorne mit dabei ist das Lausanne-Label Creaked Records, wo mit Eigengewächs wie zum Beispiel der Grace Core immer wieder für ein Ausrufezeichen sorgt. Der Tune im Hintergrund ist der Chief Remix von ihrem Track Jaha. Moderner Pop trifft Post-Rave jenseits vom Röstigraben. Ein Artist und ein Label, die uns ziemlich am Herzen liegen. Mm-hmm. Auch mal ein bisschen konventioneller tönen, dann aber bitte nicht von der Stange. 808s, Double Cups und Triplet Flows. Trap ist mittlerweile Mainstream, verliert aber besonders dank der konstanten Übersättigung an Standardware die Freshness auf ganzer Länge. Umso mehr sollte man also mal jenseits vom Tellerrand hören und Atlanta gegen Chicago eindüscheln, wo die TechLife-Crew um einen verstorbenen Footwork-Pionier DJ Rashad noch immer für on a regular rausgibt und das auf etablierten und hochrenommierten Traditionslabels wie Hyperdub. Das ist der Jungspund DJ Tay mit dem Track Inferno. But the itch is on. Don't play no games, get hit with the Chico. Close castles, how I'm reading your soul. I put that pedal to the metal for sure. Say that's for sure. Feel like I showed, seen you one time before. No days I vote. But you know I keep my circle so close. That's on my soul. Need to learn how to let that shit go. Just let it go. Everybody always fit unknown. You ain't fuck with me that long ago. When I was on my growth, now I'm in my goal. Now you won't. With the sense to sound the key to your soul. So it don't make sense to pay attention to trolls. Play your part, you gon' show, get that rope. I can hear your heart, don't need no stereoscope. Baby, acting like it's all love, but it's all hate. On the low, low, low, coast to coast. You can call me Space Ghost. Pain, take on that pack up, he's sending me extra notes. Tell him my phone is a tic-tac-toe. When she see me in the magazine, she text me, send her phone. It's important, it's exorbitant. I ain't cut no corners, I'm Florida. I roam, roam, I pull up right up on ya. Get it out the mud, then I made it brick and mortar. Umpel, SRF, Virus. Kommen wir zu meinem Favorite und Pick der Woche von dieser Episode. Das ist der Sam Binga aus Bristol, zusammen mit seinem Partner in Crime Redders auf dem Track Ayo. Der Tune ist hyperaktiv, energetisch und definitiv so ansteckend wie das Corona-Ding. Der Sam Binga ist Teil von einer Produzentenwelle, wo Drum and Bass mal ein bisschen runterfährt und Laidback das Ganze halb so schnell interpretiert. Big Ups für den Track, der auch nach Jahren noch immer gehörig Damage auf dem Dancefloor macht. Ein bisschen wie eine Timbaland-Tune auf Speed. Hey yo, I'ma drop the show. Everybody knows that I'm making at the road. Everybody knows that I'm making at the beat. Everybody knows that I'm making at the street. Everybody knows that I spit big balls. Three boys suck on no time for pause. Everybody knows on the right is star. Shine so bright, I leave them with stars. Everybody knows you're checking breeze. You should take a seat. You know I spit that fire. So gone and just retire. Power at this beat. You should take a leave. When I'm in the mic, can't knock along. You know I run this beat. Hey yo, I'ma drop the show. Everybody knows that I'm making at the road. Everybody knows that I'm making at the beat. Everybody knows that I'm making at the street. Everybody knows that I spit big balls. Three boys suck. No time for pause, everybody knows on the right is star. Shine so bright, I leave them with stars. Everybody knows you're tracking breeze. You should take a seat. You know I spit that fire. I'm so gone and just retire. See how bad this be. You should take a leap. When I'm in the mic, ain't not alone. You know I run this beat. Everybody knows that I'm bigger than the road. Everybody knows that I'm bigger than the beat. Everybody knows that I'm bigger than the street. Everybody knows that I spit big bars. Three boys circle, no time for pause. Everybody knows on the right is star. Shine so bright, I leave them with scars. Everybody knows you're chatting breeze. You should take a seat. You know I spit that fire. So go on and just retire. See how I ride this beat. You should take a leave. When I'm on the mic, ain't not alone. You know I run this beat. Flying Lotus aus hitzigen Diskussionen mit Rap-Elitaristen und Boom-Bap-Hipster, dass der Dude aber nicht nur Arthouse Abstracto Beats jenseits von der gewohnten Hemisphäre produziert, zeigt der Tune Data Entry. Eine kosmisch-elektrische Interpretation von Sampling à la Dilla mit einer guten Portion Lo-Fi. Wie bei so manchen Sachen bei Ampere entgeht euch die Hälfte vom Tune, wenn ihr das Ding nicht per Kopfhörer oder auf einem guten System loset. Falls ihr also die Tunes wollt recappen, findet ihr alles feinsäuberlich zusammengestellt in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Zurück in die Umlaufbahn von der Heimat. Als nächstes droppt Ivory an Ivy zusammen mit dem Weiss auf dem Track For Real. Ein Produzent, der Freunde von futuristischem Bass definitiv auf dem Schirm haben sollte. Ein weiterer Beweis, dass die Schweiz besonders abseits von der Major-Label-Bubble geniale Sounds auf Lager hat. Das Ding ist vor nicht allzu langer Zeit auf dem Freiburger Label Strecke rausgekommen. Wer Ampere seit dem Start begleitet, weiss, dass das Imprint immer ein Garant für unkonventionelle Banger jenseits vom Einheitsbrei ist. Schaut's gern raus. Smoke up, ghost puff, it's real. Get down, get rough, stack up, don't touch, light up, light off. I'm gonna cut it to real. Rock up, no fuss, get up, bed soft, fuck up, so what? I'm gonna cut it to real. I'm gonna cut it to real. I'm gonna cut it to real. I'm gonna cut it to real. I'm gonna cut it to real. Push off. Wir switchen den Pace, düster bleibt es aber allemal. Coming in ist der Italiener Stanny mit dem Tune Stress Test auf dem Münchner Power Outlet Alien Tape. Garage aus Italien löst also Dubstep aus der Schweiz ab. Beides Traditionsgenres von der englischen Bass- und Soundsystem-Kultur, die ihren musikkulturellen Einfluss regelmässig in heutigen Popproduktionen zeigt. Ich wünsche, so manche Schweizer Rapper würde sich mal auf solchem Stuff probieren, ohne gerade das Cringe-Level ins Maximum zu treiben. Let's go, guys! Täuschelt mal die ganzen Type Beats gegen eine gute Portion Freshness. Magazin prognostiziert bereits den Untergang vom zeitgenössischen Hip-Hop-Klangbild. Die immer gleich tönenden Chartbanger würden absterben und Platz für eine starke Ausdifferenzierung von Hip-Hop machen. Indie, Afro, Elektro und auch Singer-Songwriter-Sachen finden bei vorwärtsgerichteten Artists immer mehr Anklang. So auch beim Ex-Good-Music-Produzent Keon Christ mit dem Track «Peace of Mind Only», einer träumerischen Fusion aus R&B, Lo-Fi und Elektronika. Where the fuck am I? Who am I? Where are we? This is my home, this is mine, this is me, right? For annihilation, I'm shaking, not today, Satan, please. Need some ventilation, ventilation, ventilation, please. It's mine, it's mine, no. Made it out. super entspannte Vibes hier vom Jordan Alexander. Der Track heisst Truth und ist self-released, weil der Jordan Alexander ist eigentlich besser bekannt als Mallgrab. Erst vor kurzem hat er aber sein Alter Ego unter seinem echten Namen gelauncht und macht dort Elektronika, die vermutlich nicht so ins Klangbild von seinem hauptberuflichen Künstlerprofil passt. Noch ein bisschen etwas in eigener Sache. Wenn du Ampere supporten willst, gehst du am besten auf Spotify und folgst unserer wöchentlich aktualisierten Playlist. Die findest du auf dem offiziellen Account von SRF Virus oder einfach, wenn du das Ding im Suchbegriff eingibst, SRF Virus Ampere Playlist. Plain Jane, dirty blonde hair, a forgettable face. I got no control of my jeans, nah, denim's too tight. I'm comfy in trackies, a half-ass doll with the makeup, bit of mascara. Fuck the cover up, and what you see is what you get, eh? Red lippy, yeah. Every now and again, I'm a grunger, grunger, grunger, babe. I'm a natural, natural, natural lady. I'm a grunger, grunger, grunger, babe. I'm a natural, natural, natural lady. To say I got four tats, two rings in my face, age 30, still getting ID'd. Slim limbs and pale skin, wearing baggy clothes. I'm out of focus, I'm 5'9", 8 stilettos, nah, kicks every day. I'm a grunger, grunger, grunger, babe. Natural, natural, natural lady. I'm a grunger, grunger, grunger, babe. I'm a natural, natural, natural lady. Right late, on the go, flying away, tweaking. Shakes rocking, black sunnies, a mask on me, split face. Side you with the shades, now you see me, now you don't. A passenger, nah, driving all of the way. I'm a grunger, grunger, grunger, babe. I'm a natural, natural, natural lady. Grunger, grunger, grunger, babe. I'm a natural, natural, natural lady. Cause the sight is killing me. bevor ihr euch komplett mit dem Tune im Tagtraum verliert, kicken wir die zurückgelehnten Vibes in den Kübel und steppen direkt in eine kalte Londoner Winternacht. Der Kevin Martin, besser bekannt als Bass-Virtuos The Bug, darf auf eine unglaubliche Diskografie mit legendären Tracks zurückschauen. Am meisten in Erinnerung bleibt er aber wegen seiner Live-Shows. Auch wenn das Wort kompromisslos bei Amper äußerst inflationär verwendet wird, beschreibt der Ausdruck exakt, was der Engländer an seinen Performances verkörpert. Mit einem absoluten Fokus auf Heaviness werden Soundsystems von Clubs rund um den Globus aufs Elfi gestellt, garantiert ohne Rücksicht auf Verlust. Sound wird in dem Moment ein Teil von der Raumerfahrung, ein physisch wahrnehmbares Körpergefühl, das sich stets auf dem Grad zwischen Gehörschaden und purer Transzendenz bewegt. Das ist der Bug mit dem Track Skang. Phenomenon and one, this one dedicated to all hard man. Whether you're from Manchester or London, whether you're from Ireland or Bristol, put up on the hand, phenomenon two. Side flow, then I kill them and I roll through. So what brothers on me roll deep through? You don't wanna brush, we all step on with show. You know what's that true? Phenomenon three, put in the ganja and take out the seed. We all of me intelligent people on the roadside, we all smoke weed. Yes indeed, that's what we need. Four, one time we talk, I'm gonna talk no more. Side them boy, I'ma kick off them door. Kick off them door, I'ma run up with the 4-4. You don't wanna see the 4-4-5. Bust my gun and them not sell. Life. Take what you said, I might take for your wife. And you don't know what's left, me, I got still, I got stabbed with knife. Tell them about phenomenon six. Them walk with knife when we walk with dicks. Kill them, I go down some bricks. Down some bricks with a M16. Tell them about phenomenon seven. How much gun we bought for the week seven? Man, don't want to get one out of the seven, cause you only gonna get 11. Tell them about phenomenon eight. Bust my gunshot boy at the gate. Me not really care if it's early or late. Bad man, real, we not fake. Straight. Phenomenon 9, tech with a 9, SW9, tech 9 and a tech 9. Boy, them can't diss me, it's fine. If my boy fuck with mine, then I get the 10, Mac 10, phenomenon 10. Tell them I'm ready now, tell them again, no problem. Skeng, skeng, skeng, me and kill a man, boss off the big skeng. Skeng, skeng, skeng, me and kill a man, reload the big skeng. Yeah. Skank pan road, no skank in a care. Care. Care. Care. Me and killer man love rule in a care. Road. Road. Road. Gun in a hand and I'm in a walk with sword. Sword. Sword. Sword. Shot in a face like dart in a board. Read. Read. Read. Bullet fly through bumble waving screen. Screen, screen, screen. Who can hear them? Mumma, I go feel. Oh, say all you don't know me. See me on the roadside rolling. Like say you feel it can roll in. Me have the machine ready for them, ready for them. No make me have to stroll in. When the big dog rolling. You don't want to see when gunshots start beat. It will be like when dog a eat tribe. Come and stop in the wall out of them. Tell you the truth, I'm not care about them. Cause when me dump it, dump it, dump it, dump it, dump it, them. Me a go send back dump it for them. Man a bad a man from a long time. I swear down you can ask all your people them. Looking at my face, brother man, you don't wanna see man when me get evil then. Then. Then. Bevor wir uns von dieser Ampere-Episode verabschieden, gibt's nochmal Vollgas ein auf 12. Noch nie bin ich in einem Track über so eine lange Zeitspanne angeschraubt worden, nur um den Tune anschliessend gerade nochmal zu pumpen. Der Tempati nimmt dir auf Next Hype, einem von den wohl legendärsten Grime-Tracks ever, by the way, so ziemlich alles weg, was du hast. Deine CD-Sammlung, dein HD-Fernsehen. Ich gebe zu, der Track aus dem 2019 ist nicht gerade optimal gealtert, spielt aber in dem Fall keine Rolle. Fire bleibt auch nach 11 Jahren Fire. Yeah, yeah, yeah, I'm still about damn. Don't watch the hype. Red! Next hype! This is for my next fans, hype them, you get me? Oh, man still spitting, it's a thing, you get me? What kind of views that you have? When I find out, don't expect me to stop. I'll come for the peas that you stack and come for all the food that you block. Better hand over the bag. Your boys don't when they see you shot. If I kick down those doors to your flat, then I'll clear out your house on the spot. Clear! All the things in your house. Clear! All the things in the fridge. Smash! All your books on your rack. Clear! All your kids' toys. Clear! All your CD rack. Won't get none of your CDs back. Drag off your curtain rail from the wall. Kick off your HDTV from the stand. Run up on stairs into rooms. Flip the mattress and search for the cash. Make my look down a barrel of a match. It's not worth your life. Just cough up the scratch. It's too late to lock up the latch. I can smoke the pole, just pull out the batch. I'm not here to watch or relax and drink your wine here, just pull out the bags. Have to punch up guys, guys tried to me, I don't know why. Bats, Pac-Man straight in his eyes, they flowed me, I was looking at the sky. Paw, now I have to go blind, that boy there, I'll say he's gonna die. Not bad, your mug don't beat your guy. When I slap man, you won't be alright. Catch man on the foot, fly in his kite. Run man down on the grass with a knife. Watch all his friends, they burst out of sight from afar. I can excuse from his wife. Run after man, let me draw for his life. Plus pouring, I got stains on tonight. These guys dead in the field overnight. I'm sick when I dream of all things of life. What do you know about the all-star pass? Don't wanna see man driving his car. I'm behind tits with a leg in the car. I jumped out the car, put the leg to his car. I said, get out the car. I said, this ain't a part. I smashed the window, jacked on out the car. Drake, get out the car. If you don't get out the car, don't wanna see man shooting the star. You better not dare me now. I don't care if you got friends in your car. Light up your whip and all your spars. Watch how many them roll out of the car. Run down the road, I'm chasing them far. Why didn't they comply from the star? Trying to hype up on the mic while I spray my bars on the mic. Don't hype up on the mic. Now who here wants to fight? Strangle man with a microphone lead. Back to man's head with the side of the mic. Shouting my streets, not taking it light. Drag man down to the floor, I spike. Have to punch up guys, guys tried to me, I don't know why. Bats, Pac-Man straight in his eyes, they flowed me, I was looking at the sky. Paw, now I have to go blind, that boy there, I'll say he's gonna die. Not bad, your mug, don't shoot your guy. When I slap man, you won't be alright. Catch man on the foot, fly in his kite. Run man down on the grass with a knife. Watch all his friends, they burst out of sight from afar. I can excuse from his wife. Run after man, let me draw for his life. Plus pouring, I got stains for tonight. He's back dead in the field overnight. I'm sick when I dream of finger than twice. Pulling out lengths everywhere. Don't know we got the shotgun there. Boy, man down for the side of the stairs. See that man trying to run over there. Run after man, chase man over there. Off the railings, clear man over there. Why? Straight off of there, I looked up the side, now he's down there. So I jump downstairs, now who else wants to fuck around in here? Stay down, keep your head to the ground. Don't know, shoot off your head, top clear. No, it was a war last year. This year is kicking off right here. This year is kicking off right here. Don't know we got the shotgun there. If I go make me a mask, no one see who boy off the ting. Run after man, I'm boy off the ting. Hot the railings, I'm boy off the ting. Why? Make me a mask, no one see who boy off the ting. Run out the bush, I'm boy off the ting. You're screaming, please, I'm boy off the ting. Have to punch up guys, guys tried to me, I don't know why. Bats, Pac-Man straight in his eyes, they flowed me, I was looking at the sky. Paw, now I have to go blind, that boy there, I'll say he's gonna die. Not bad, your mug, don't think you're a guy. When I slap man, you won't be alright. Man on the foot, fly in his kite. Run man down on the grass with a knife. Watch all his friends, they burst out of sight from afar. I can excuse from his wife. Run after man, let me draw for his life. Plus pouring, I got stains with a knife. He's back dead in the field overnight. I'm sick when I dream of fingering twice. Are you fucking mad? Next time. What? Everyone's asking me, when's the next tune? This is the fucking next tune, are you dumb? Kurz vorm Ende bewegen wir uns wieder ein bisschen in ein esoterisches Gebiet. Zum Schluss gibt es einen Tune namens Glitch Bitch von der englischen Produzentin Lorraine James, wo trotz Zuckersies diffusem Vibe klare Bewegungsmuster für einen Club vorgibt. Big Ups sind über der 24. Episode von Ampere dabei gewesen. Nach der Ferien sind wir wieder mit Hochdruck dran, die schönsten Perlen aus einem Meer an elektronischer Musik rauszufischen. Neben einer wöchentlichen Fire Selection erwartet euch bis zum Sommer noch einiges fürs Auge. Wie immer findet ihr natürlich alle Tracks, die wir in dieser Show gespielt haben, in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Wir geben nochmal einen Shout richtig Bounce. Das Cypher-Ding ist wieder mal monumental gewesen und hören uns nächste Woche hier bei Ampere auf SRF Virus. Ampere. Set it up.